Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Leicht, stabil, anpassungsfähig. Das sind die herausragenden Eigenschaften der Knochen, die unser Skelett bilden. Bei der Suche nach biokompatiblen Materialien, die diesem Naturwerkstoff das Wasser reichen können, sind Forscher aus Chicago jetzt einen großen Schritt vorangekommen. Im Fachmagazin Science Translational Medicine beschreiben sie heute künstlichen Knochen, hergestellt per 3D-Drucker, der ähnlich stabil und elastisch ist wie das Original. Volkert Wildermuth berichtet. Die Materialwissenschaftlerin Professor Ramil Shaw von der Northwestern University in Chicago ist geradezu überschwänglich. Das könnte der nächste Durchbruch in der orthopädischen, der Gesichts- und der Kinderchirurgie sein, wo immer Knochen ersetzt oder regeneriert werden muss. Der künstliche Knochenersatz, den die Forscherin entwickelt hat, lässt sich mit einem gewöhnlichen 3D-Drucker herstellen. Das Geheimnis liegt in der speziellen Tinte. In einem Lösungsmittel befindet sich eine Mischung aus fein gemahlenem Hydroxylapatit, also dem Knochenmineral, und bestimmten biokompatiblen Kunststoffen. Die sorgen dafür, dass sich das Mineral beim Drucken verbindet und das bei Raumtemperatur, ein entscheidender Vorteil. Das Produkt sollte eigentlich vor allem keramische Eigenschaften haben, also zerbrechlich und spröde sein. Als wir die neue Tinte das erste Mal im 3D-Drucker verwendet haben, waren wir sehr überrascht. Wir konnten das Produkt quetschen und verformen und es sprang sofort in die ursprüngliche Gestalt zurück. Deshalb haben wir es hyperelastischer Knochen genannt. Je nachdem, welche Mikrostruktur der Drucker dem hyperelastischen Knochen gibt, verändern sich die mechanischen Eigenschaften. Es gibt stabile Varianten, die der Belastung in einem Oberschenkel standhalten können, und flexible Formen, die sich gut rollen oder vernähen lassen. Sie alle bleiben aber porös, und das ist wichtig, denn im Körper soll sich das umliegende Gewebe mit dem künstlichen Knochen verbinden. Ob das tatsächlich funktioniert, hat Dr. Adam Jacus von der Arbeitsgruppe von Ramil Shaw zunächst in einer Zellkultur mit menschlichen Stammzellen erprobt. Es war verblüffend. Die Stammzellen haben sich zu Knochenzellen entwickelt, einfach durch den Kontakt mit dem Material, ohne zusätzliche Wachstumsfaktoren. Und diese Knochenzellen haben dann ihr eigenes natürliches Knochenmaterial gebildet. Weitere Versuche mit Mäusen und Ratten zeigten, der hyperelastische Knochen wird nicht nur vom Körper akzeptiert, es wandern tatsächlich Zellen und Blutgefäße ein und stellen nach und nach eine dauerhafte Verbindung her. In Chicago ergab sich auch die Möglichkeit, das neue Verfahren an einem Rhesusaffen zu erproben. Das Tier hatte nach dem Einsetzen einer Elektrode in den Schädel einen Knochendefekt entwickelt. Wir haben also ein großes Stück hyperelastischen Knochens gedruckt. Als die Chirurgen bei der Operation sahen, wie groß der Defekt tatsächlich war, haben sie das Stück passend zugeschnitten und eingesetzt. Innerhalb von 4 Wochen war es völlig in den Schädel des Affen integriert. Es gab Blutgefäße und Hinweise auf die Bildung von neuem, natürlichem Knochen. Die Ausgangsmaterialien für den neuen Knochenersatz sind bereits für den chirurgischen Einsatz zugelassen. Jetzt kommt es darauf an, die Behörden davon zu überzeugen, dass auch ihre Verwendung in einem 3D-Drucker sicher und verlässlich ist. Ramil Shaw rechnet damit, dass die ersten 3D-Drucker in etwa 5 Jahren in den Operationssälen stehen werden. Gerade auch in der dritten Welt, denn die Knochentinte ist bei Zimmertemperatur stabil und vergleichsweise preisgünstig. Anwendungsmöglichkeiten für den vor Ort maßgeschneiderten Knochenersatz gibt es viele. Am meisten liegen Ramil Shaw Kinder am Herzen, die von Geburt an Knochendefekte haben. Derzeit werden diese Lücken meist mit Metallplatten oder Knochenstücken aus einer Rippe geschlossen. Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern hinterlässt auch einen Schaden. Wir hoffen, dass hier der hyperelastische Knochen Vorteile bringt. Er wandelt sich nach und nach in natürlichen Knochen um und wächst dann wahrscheinlich mit. Das würde Folgeeingriffe überflüssig machen, wie sie bei Implantaten aus Metall erforderlich sind. Ein elastisches Biomaterial aus dem 3D-Drucker könnte künftig als Knochenersatz zum Einsatz kommen. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das.